Thank you. Das Ganze! Eins! Eins! Eins! Zwei! Eins! Eins! Eins! Zwei! Eins! Eins! Eins! Zwei! Eins! Eins! Eins! Zwei! Drei! Drei! Drei! Koordination bitte! Keine Verzögerung! Keine Verzögerung! Keine Schwächung! Von vorne das Ganze! Eins! Eins! Eins! Zwei! Wenn der Wind weiterhin schläft, eins, müssen wir einen Matrosen opfern. Eins! Zwei! Eine! Eins! Wir müssen 10 schlachten. Eins! Unsere ästhetischen Kategorien aufgeben! Eins, und das Notwendige vom Sittlichen trennen. Kannibalismus! Auf der Ebene. Drei. Hat etwas von feierlicher Religiosität. Los, präziser! Hat etwas von Mitmenschlichkeit. Koordiniert! Die Kranken im Unterdeck können wir vernachlässigen. Sie essen nichts mehr. Sie sind zu schwach. Und wir brauchen 3 Opfer. Es wird eine Frage der Wahl sein. Des Gespürs für Qualität. Eins. Zwei. Eins. Eins, zwei, und drei. Bei der Selektion ist gut. Drei. Es müssen 3 labile Körper sein. Keine Schwächen! Nicht krank. Vergiftet. Koordination! Keine Verzögerung! Fleischreich. Das Ganze. Und eins, eins, eins, zwei, und eins, eins, eins, zwei. Und eins, eins, eins, zwei, und eins, eins, eins, zwei, und drei, drei, drei. Abbruch! Idioten! Besoffen vom Salzwasser! Es wird auf der Insel vielleicht nur Kot zu essen geben. Das muss geübt werden! Scheiße essen! Salzwasser trinken! Das gequält werden muss trainiert werden! Jeden Tag 100 Mal! Damit ihr sie quälen könnt, wenn es sie auf der Insel gibt! Bevor sie euch aufspießen, müsst ihr sie durch Boot zerteilt auseinandergerissen haben! Ohne Mitleid! Ohne Rücksicht! Und habe ich gefragt! Koordiniert! Koordiniert, meine Herren. Das ist das Wort. Koordiniert. Also, von vorne das Ganze. Reihung aufrecht. Und? Eins, eins, eins, zwei. Diese Übung ist eine Folter. Nummer 7 ins Lied, wird bald. eine geniale Folter, weil sie die Sinnlosigkeit anschaulich macht. Sie ist pervertiert. Sie verhindert Unzucht. In diesem Tempo werdet ihr es kalpiert. Also schneller! Tempo, Tempo, Tempo! Keiner, der diese Folter absolviert, denkt in der Nacht an ein Weib. Eins, zwei, eins, die Übung macht vorwärtsresistent. Eins, aber sie verhindert nicht die Geilheit. Diese Übung präpariert gegen Folter. Ein akzeptables Mittel zum Überleben. Eins, ja. Wer tötet, muss befürchten, getötet zu werden. Wir finden ein Mittel gegen diesen Widersinn. Das todsichere Töten. Todsicheres Töten ist das Ziel. Ausrottung vom Wildwuchs. Fort! Eins, eins, eins, zwei. Eins, eins, eins, zwei. Und eins, eins, eins, zwei. Und eins, eins. Eins, zwei, und drei, drei, drei. Das ist kein Tanz, kein Menuett. Ihr bewegt euch immer noch wie die Schofen des Kaisers. Noch einmal von vorne, schneller, präziser. Es geht um eure Eingeweide. Und eins, eins, eins, zwei, und eins, eins. Eins, zwei! Und eins! Eins! Eins! Zwei! Und eins! Eins! Eins! Zwei! Und drei! Drei! Drei! Abbruch! Aber wir machen keine Pause! Er hat wohl nicht genug Sauerstoff im Hirn! Keiner hilft ihm! Er wird von allein aufstehen, wenn ich es ihm sage. Ich sage es ihm jetzt. Aufstehen! Hört er mich? Er wird erschossen, wenn er jetzt nicht zur Besinnung kommt. Wenn er noch eine Sekunde lang auszuruhen gedenkt! Aufstehen! Abtauchen. Aus dem Wasser und jagen. Er soll verrecken, wenn er jetzt nicht zur Besinnung kommt. Er hat vom Brot gestohlen, von der letzten Ration. Wer? Diese Krüppel. Das Brot heraus. Eine gestochene Bauchfresse. Ich hab das Brot nicht gestohlen. Er stinkt nach Tage, hat es sich in den Arsch gesteckt. Er ist ein verdammter Schwein! Schneide die Kehle raus! Ich hab das Brot nicht gestohlen! Sie hat es mir gegeben, sie hat es mir geschenkt, der Teufel weiß warum! Wer ist sie? Wer hat das Brot gestohlen? Wer? Wer ist sie? Wen meint er? Heraus damit, sonst wirst du geschlachtet! Geschlachtet! Geschlachtet! Wer ist sie? Wo ist sie? Wir schlagen dir den Schädel ein! In der Offizierskajüte! Wer? Concha! Eine Fotze, Stück Fleisch. Auf unserem Schiff. Wir zerren sie auf Stück, wir stopfen sie voll. Bacons Huhn. Kein Wort über Bacon! Das ist das Gesetz. Keiner spricht über Bacon in seiner Abwesenheit. Wir haben hier ein Beispiel niederster Rasse. Der Mann ist ein Tier. Ein Monster ohne Verstand. Sobald sich das weibliche Fleisch öffnet. Ein Schlachtmeister, wenn er gereizt wird. Wir haben hier ein Beispiel zivilisierter Verkommenheit. Der Mensch in seiner künstlichen Zivilisation ist einer Ratte nicht unähnlich. Habgierig und infektiös. Ein zappelnder, glitschiger, fauler Fisch. Ja. Die Brüste ab! Erst Vögel, dann Schlachten! Erst Vögel, dann Schlachten! Wenn sie schweigen will, quälen bis zur Angst. Sollen wir ihr die Augen ausstechen? Stech sie aus, foltert sie. Sie wird mit ihrem Fleisch vibrieren. Die Nutte gehört uns. Werfen Sie herüber. Aber lasst das Fleisch an ihr dran. Ihr Fleisch stinkt. Wir werden sie parfümieren. Haltet sie gut fest. Spreizt sie. Spreizt sie. Keiner von euch vergewaltigt sie. Und jetzt? Sagst du, wer dich an Bord gelassen hat? La resaca y mis muertas! Wer hat dich hierher gebracht? El demonio y gentuza como vosotros! Reißt sie auseinander! Oder? Sie sagt jetzt die Wahrheit. Ein winzig kleiner Stoß. Und ich kann dein Blut saufen. Anna, emborrachate y mátame como quieras. Aber ich werde nichts verraten. Was wirst du nicht verraten? Ihn. Ihn? Was meint sie mit ihm? Einer der Matrosen? Einer der Soldaten? Einer der Offiziere? Etwa Bacon? Kein Wort über Bacon! Bacon aus dem Spiel! Wer Bacon in den Sumpf zieht, verhungert. Jawohl, Bacon aus dem Spiel. Einer von uns also. Und wer? Yo no soy nada. Un pedazo de carne. Pero no para vosotros. Sie ist eine verdammte Schlaufe. Die Jungs von ihr leben. Eine verfluchte Hexe. Spannende Schere. Scheiße. Eine verfaulte Dirne. Sie schmeckt wie die stinkt. Du hast nur dein eigenes mieses Leben und einen Körper und eine nackte Haut. Und die ziehen wir dir ab. Anda, arráncamela y vomita mi carne. Y que los gusanos nos asfixien. Zerreiß sie! Zerreiß sie! Wir wollen das Fleisch lieben! Ich blitze mich voll! Bacon! Bacon! Bacon. Auf Position! Jawohl, Bacon. Ich bin gekommen, um euch etwas mitzuteilen. Wir haben unser Ziel erreicht. Unsere Insel! Ruhe! Was hat dieses Weib an Bord zu tun? Warum quält ihr sie? Die Hure ist an Bord geschmuggelt worden. Sie ist Privatgepäck eines Verräters. Ein Verräter? Ein Verräter? Ich werde sie mir später vornehmen. Wir haben unser Ziel erreicht. Seit einer guten Weile sehen wir Land. Bacon hat das Wort. Es ist unser Land. Wir werden die Insel erobern mit den Tugenden des christlichen Geistes und der Segnung unserer Weltmission. Halt! Wer bist du? Wie heißt du? Concha. Concha, die Schiffsheilige. Unser Opferland. Beckens Hure. Er soll wiederholen, was er gerade gesagt hat. Wiederhole. Verrückt geworden! Wer bist du? Was haben sie mit dir gemacht? Me han maltratado. Me han torturado tus bestias. Wer hat dich aufs Schiff gebracht? Ich werde nichts verraten. Du wirst es sagen müssen. Sonst müsste ich dich dem Kommandanten überlassen. Ich sage nichts. Dann über Bord. Rodriguez! Was ist mit Rodriguez? Woher kennst du seinen Namen? Me trajo a bordo. Rodriguez, unser erster Offizier. Er hat die Schiffsehre verletzt. Rodriguez, das Wein! Werft ihn und seine Hure über Bord. Rodriguez, was hast du dazu zu sagen? Sie ist eine Schlampe. Ich kenne sie nicht. No? Ya no me conoces? Ich habe diese Schlampe niemals zuvor gesehen. Wie bist du aufs Schiff gekommen? Por encargo de Rodriguez. Dos marineros me metieron en una caja y me trajeron a bordo. Rodriguez no quería morir sola. Hast du dazu etwas zu sagen? Sie ist nicht wert zu leben. Ist das alles? Ich schneide der Hure die Zunge heraus. Schneide sie dir selbst heraus. Diese Frau steht unter meinem Schutz. Keiner wird sie berühren. Keiner wird ihr nahe kommen. Sie steht unter seinem Schutz. Welche Heldentat, diese Hure in Schutz zu nehmen. Wir werden jetzt die Insel erobern, aber unter strengster Beachtung unserer christlichen Moral. Wir werden die Insulaner strafen, wenn sie sich unserem Auftrag widersetzen. Wir werden milde sein, wenn sie unsere Befehle achten. Blut darf nur fließen, wenn Blut gefordert wird. Wer nicht im Namen Gottes tötet, wird selbst getötet werden. Eine schwächliche Philosophie. Macht euch bereit! Mit euch habe ich die Sache zu klären. Du hast die Mannschaft verwirrt! Du bist Gift! Ein Skandal, dass du an Bord bist! Warum hat dich Rodriguez mitgenommen? Das ist gegen die Regeln der Seefahrt. Ich kenne sie nicht! Du kennst sie nicht! Aber sie dich! Ich will die Wahrheit. Ich werde sie ins Meer werfen und ihre Lügen ertränken. Kennst du Rodriguez? Sí. No, no, no le conozco. Wie? Eben sagtest du, er hätte dich aufs Schiff geschmuggelt. No ha sido él. Woher kennst du seinen Namen? Was soll das Lügenspiel? Es un engaño. Un poco de mierda para vosotros. Wer hat dich hierher gebracht? Vuestros muy católicos verdugos, vuestros ángeles de la guarda. Lass das Gerede, wer war's? Ich werde ihn niemals verraten, niemals. Dann musst du mit Folter rechnen. Ultrajes cariñosos, ya he tenido suficientes. Ich werde sie unter Arrest stellen. Dann werden wir sehen, wer sie herbrachte. Wir werden dich rehabilitieren. Ich pfeife auf euren Beistand. Dir, Benkel, rate ich, die Hure gut zu verstecken. Sie steht unter meinem Schutz. Und jetzt geht zu euren Posten. Die Landung steht bevor. Musik. grandios. Ein Spiel gespielt und alles Leben riskiert. So niemals sehen. Du eres el más grande y cobarde, una fachada de autoridad. Ich habe Angst um dich. Tú tienes miedo de ti, de perder tu superioridad. Du bist ein Intrigant und Verräter. Du wirst noch bereuen, gelebt zu haben. Rodriguez, du hast mir nichts mehr zu befehlen. Intrigant. Lügner. Er hat nicht Unrecht. Ich bin ein Nichts gegenüber meinen Vorsätzen. Die Perfektion der Lüge ist eine Utopie. Zum Raffiniertsein gehört das Böse. Ich denke böse. Aber ich handle zivilisiert. Sie haben sich jede seelische Regung abtrainiert, sich geschult in Unmenschlichkeit. Sie werden kein Mitleid kennen, keine Gnade, und sie werden Concha abschlachten wie ein Vieh. Sie werden sie mir vernichten, mit den Methoden eines christlichen Staates. Ich müsste schlauer sein als sie alle. Es verhindern. Thank you. Ich habe gesagt, hier. Hier wird das Licht fest sein. Die wohldosierte Schlachtung. Es gibt keinen Grund, sie zu schonen. Und für Bacon bauen wir einen Richtstuhl. Einen eingeborenen Altar. Sein Golgatha. Der Innenrieb einer Mörderbande. Sie haben nichts kapiert. Sie haben sich wie Kinder gestellt und sich weder verteidigt noch geschrien. Ihr habt sie voneinander getrennt, ihre Hütten in Brand gesteckt. Ihren Schmuck geraubt, ihre Frauen wie Hasen gehetzt. Manch einer ist zu Tode gestürzt. in die Messer. Lachend. Ihr Kopf lachte noch, getrennt vom Körper. Sie haben geschwiegen, keine Tränen vergossen. Sie haben keine Tränen. Sie haben uns hilfreich beigestanden. Mutlos. Die Feigsten unter uns waren noch Helden. Keiner hat euch angewiesen, leidenschaftlich zu töten. Sie haben ihre gottverdammte Pflicht getan. Sie haben ihre Ausrottung besungen. Dieser verfluchte Gesang ist ihre Sprache. Sie besitzen keine Wörter. Nichts. Nur dieses Singen. Wir haben ihre Bäuche aufgeschlitzt und kein Gefühl gefunden. Nur dieses Singen. Sie halfen uns bei ihrer Vernichtung. Ich sage noch einmal. Bacon hat euch nicht angewiesen, sie zu töten. Ich habe es befohlen. Sie sind Vasallen. Triebverbrecher. Rodriguez hat es uns befohlen. Wir haben einen kurzen Prozess mit den Inseltieren gemacht. Die Methoden haben sich bewährt. Dosierter Blutrausch. Ein Genuss. War das ein Genuss? Alle Insulaner nach hinten. Die Männer von den Frauen getrennt. Wer grinst? Wird erschossen. Sie kommen! Sie kommen! Mit dem Inselfürsten! Sie kommen! Dank! Euer Heldentum stinkt nach Ruhm! Bacon hat es befohlen und Bacon hat es nicht gewollt. Bacon, der Menschenretter, der Menschenverschwender! Bacon, unser schizophrener Held! Zügle deinen Zynismus! Ich habe die Massakrierung nicht befohlen! Ihr habt sie befohlen! Ihr habt die Befehlsgewalt, Rodriguez übergeben! Aber nicht den Befehl zum Mord! Nur Tötung, wo der Widerstand nicht hätte gebrochen werden können! Es gab keinen Widerstand! Mord! Ausrottung von halben Tieren ist ein Sadist! Bacons Kerkermeister! Der Beste seiner Idole! Ich bin kein Kommandant! Der Limonade trinkt und nachts die Sterne zählt. Und wenn euer Häuptling nicht sprechen kann, bin ich dazu da, in seinen verfluchten Gesang brüllen zu lassen. Es ist genug. Warum hat dein Volk nicht gekämpft? Warum habt ihr nicht gekämpft? Wir werden sie brüllen lassen. Aber nicht durch Bacons feine Methoden. Sollen wir sie zum Reden zwingen? Keinen Zwang! Ihr werdet sie zwingen müssen. Wie nennt man dich? Schweigst du, weil du befürchtest, wir töteten dich? Je besonnener du bist, desto besonnener werden wir uns verhalten. Jedes deiner Worte kann dich und dein Volk vernichten oder retten. Dein Schweigen wird dir und deinem Volk Unheil bringen! Wir werden wohl unsere Methode anwenden müssen. Notschlachtung der kranken Tiere! Es bleibt nichts anderes übrig. Such deine Gefangenen aus! Ein Mann! Eine Frau! Ein Weib! Das Beste, ein Kind. Was ist das Mädchen los? Bacon zaudert! Dieser große Stratege träumt. Wir sollten ihn schützen vor seiner eigenen Grausamkeit. Eine gute Wahl. Wir sind aus einem anderen Land und gewohnt, dass unsere Befehle beachtet werden. Du wirst dein Volk schützen, wenn du mir Rede und Antwort stehst. Sie werden das Kind töten, auch gegen meinen Willen. Du kannst es verhindern, du musst es verhindern. Kennst du die Folgen, wenn ich die Pistole abdrücke? Ich werde es dir vorführen. Du hast den Responsable! Ich habe nichts zu befehlen! Dieser Inselfürst befiehlt! Du bist responsable, du bist allein! Meine Befehle sind wirkungslos! Entweder du sprichst, oder er will schießen! Antes de matarla a ella, me matas a mí! Soll ich sie abknallen? Schaff die Uhren beiseite! Ich frage dich zum letzten Mal! Warum grinst dir den Tod ins Gesicht? Zählen! Drei. Zwei. Eins. Und Feuer! Für diesen armen Wicht. Lass sie los! Sie wird uns allen sagen, wer sie ist. Sag dein Gebet. Das ist brav von dir. Das Loch, das ich dir in dein Gehirn bohre, das gilt nicht dir, sondern deinem Zuhälter, Bacon. Rodriguez ist verrückt geworden. Ich opfere Bacon seine Hure, seinen Schutzengel. Leben Sie wohl, Madame Bacon. Umrauscht vom Meer der Menschen, Wasser verdickt, säbelte der Papageienschnabel die Äste voll Lufthauch. Fiel, brach sich das Gefieder, füllte Blut in die Zisternen. So schlagen das Vogelgeschrei und die Pfiffe der findigen Hunde, unser Herz schlägt. Er hat viel durchgemacht. Fieberträume. Auf den Wolken schwamm das Meer und Feuer rang nach Atem, dick und zäh, Leder vernarrt, riss der Himmel, kostete von den Früchten der Weltäuter. Eine Hand griff dem Blutshut, riss der Erde den Darm, warf ihn, ein elender Wurf, ins Erz. Flog Gedärm ins All und Haut mit Geschirr. Dies Menschglück entpuppt, verpuppt. Eine prächtige Rede! Nur versteht er, was er sagt? Die Schnitter sind unterwegs, in leerer See, voller Unrat, Kot und Blut. Keiner seiner Engel wusch aus, löschte die Todesgier. Ein anderer schwieg seinen Lebenslauf ins Waldmeer. Schatten brennen, brennen zu Aschefäulnis. Das ist das Schnitterfest der stampfenden Erde, der elende Tanz. Und einer, der fernste der Engel, läuft amok. Das Murmeln ist die Pest. Es erreißt mir das Gehör. Wir wünschen sie alle. Es wird kein Insulaner erschossen. Es werden Insulaner erschossen, so viel ich will. Dieser Patriarch wird der Nächste sein. Du hast dein Kind getötet. Es sitzt dir auf der Schulter. Du wirst von ihm ausgesaugt. Wer saugt mich aus? Unser Land ist Vulkan, der durch das Meerwasser gelöscht wird. Ich habe gefragt, wer mich aussaugt. Ich werde ausgesaugt! Der Mörder! Eure Knochen werden unsere Pfeile. Das Sonnenlicht enthauptet euch. Das Kind auf eurer Schulter hat sich festgesaugt, bis das All erlischt. Wir sind auf die Erde gefallen, wie die Hagelkörner an schwarzen Tagen. Feindschaft ist uns fremd und fremd der Hunger nach Besitz, nach Vorteil gegenüber dem anderen. Besitz ist uns fremd. Fremd uns selbst unsere Hand, die greift. Wir sind unverwundbar wie das geschlagene Meer. Ohne einen Begriff eures Wortes. Angst. Eure Engel sind die Flügel des Sturmes. Sie jagen uns nicht Angst, sie jagen uns Gelächter ein. Der Waldschrei, der geplatzte Bauch der Erde, die pfeilschießende Hölle der Sonne, der wirbelnde Abend begraben den erstickten Orkan. Wir beneiden nicht, wir zerstören nicht, wir kennen einander nicht, wir wissen nichts und wissen doch durch unsere Lehrmeister die Wanderungen der Sternenblitze. Wir sind kindlich und arglos, vorstellungslos von euren Regeln, euren Kirchen, eurer Grausamkeit, die uns schmeckt wie allzu süßes Brot. Wer bist du? Ein Weitgereister, ein Wanderer auf den Lichtstrahlen zwischen den Inseln. Immer an einem Ort die Welt bereisend, den Schreien der Tiere aller Sprachen mächtig, im Rausch ein jedes Wort gesagt, ohne zu reden. Sehe tausend Jahre vor mir und den morgigen Tag und das schmetternde Wasser. Durstig nach euren Bosheiten wird kommen die Flut und retten das Nichts. Das Blau des Himmels mit dem Blau des Meeres vermählen. Er redet zu viel. Ich mache mit ihm jetzt kurzen Prozess. Er beginnt mich zu interessieren. Wenn du die Zukunft schauen kannst, was hast du gesehen? Ich sah dich zerschmettert auf einem Fels und das Gesicht mit Kalk übergab dich dem Salz. Welches Gesicht? Des Peinigers. Was wird mit mir? Aus gespaltenem Baum bricht der Kranich hervor, wirft noch einmal seinen Mantel über das Feuertal, löscht das Leben. Jetzt reicht's mir. Entweder er spricht unsere Sprache, oder ich jage ihm eine Kugel durch sein krankes Gehirn. Ich fürchte dich nicht. Ihr werdet verloren sein durch meinen Tod. Ihr werdet mich töten, im Wissen verloren zu sein. Wenn wir dich leben lassen? Ihr werdet mich töten. Der Tod wird nichts bedeuten. Er wird uns nichts bedeuten. Der Tod ist das Gefieder der Taube. Der Tod ist das Gefieder der Taube. Stopft ihnen endlich das Maul! Wenn du sie jetzt nicht zum Schweigen bringst. Salbt euch mit Feuer. Werft euch ins Licht. Trinkt das Sturmwasser. Reinigt euren Blick. Du sagst, wenn wir dich töten, werden wir sterben. Dann werden wir dich töten. Dieses Schauspiel lass mir nicht entgehen. Wer leidet, muss uns quälen. Wer uns tötet, tötet sich selbst. Es ist mir kein Leid. Es ist mir ein Vergnügen, dich zu töten. Gute Nacht, Priester. Nehmt Bacon fest! Das ist ein widerwärtiger Sadist! Ich übernehme die Führung! Bacon ist entmachtet, mein Gefangener. Die Insulaner werden liquidiert, einer nach dem anderen. Systematisch und ausnahmslos. Erst dann wird die Insel erforscht. Thank you. Thank you. ganze Meer für uns. Wir haben nichts zu verlieren. Weder das Leben noch den Tod. Die einzige Sinnlosigkeit, die wir ertragen müssen. Das Fallbeil für die Korrumpierten, die diesem Juden aus Nazareth verfallen sind. Herr Jesus, wo bist du mit deiner Gnade? Ich sehe nur Wasser. Wasser! Wasser! Die Ratte Bacon hat überlebt. Und unsere beiden Heiligen hat das jüngste Gericht verschont. Was machen wir mit ihnen? Wir werden ihren langsamen Tod beobachten. Du willst sie töten. Oh nein. Ich will sie die Zukunft sagen lassen, sie der Sonne aussetzen und dann werden wir sie einweichen. Die Insulaner haben das Schwimmen nicht gelernt. Umso besser, dann werden wir ihre Verwandlung beobachten, vom Tier zur Nixe. Vielleicht werden sie unter Wasser atmen können. Ja, aber nur einen einzigen tiefen Atemzug. Wasser in der Lunge ist ungesund. Wird das Meer sinken oder weiter steigen? Werden wir Beine unter die Füße bekommen? Ihr seid im Anblick des ewigen Todes recht und besitzlos wie wir. Aber wir haben im Krieg unsere Gesetze. Und in der Not, das Weib muss den Hunger des Soldaten stillen. Jeden Hunger, jedes Weib. Es ist kein Vergnügen. Sie sind ausgetrocknet. Kein Genuss für einen Teufel. Das Wasser steigt immer höher. Bald wird Bacon vom Felsen gespült werden. Ist er immer noch ohne Besinnung? Ich glaube, er hört uns. Hörst du mich, du Retter der Inseltiere? Es ist spät geworden. Deine Lebensuhr ist stehen geblieben, aber du wirst schwimmen. Sehr bald schwimmen müssen. Das Salz wird deine Wunden lecken. Ist sie da? Ja, sie ist da. Zweifach gerettet. Komm schon. Sie schwimmt im Meer. Wo sind wir? Am Eingang des Paradieses! Wo sind die anderen? Schon in der Hölle. Die Flut hat mich in den Felsen gelassen. Für eine kleine Zeit. Das Wasser steigt. Entweder wir werden von der Sonne verbrannt und vom Meer erstickt. Oder von Hunger und Durst zerrissen. Oder aber es gibt auch humane Endlösungen. Rettung! Hilfe! singen. Sie singen ein Schlaflied. Bemerkenswert, ich gratuliere. Verschwunden. Jetzt sind wir an der Reihe. Ausgenommen Bacon. Ihm lassen wir sein Himmelreich auf dieser nassen Erde. Ihr werdet mich doch nicht allein lassen. Wie wir es immer trainiert haben. Jetzt haben wir den Ernstfall. Und Hoffnung? Hoffnung. Bacon ist fromm geworden. Unser frommer Krüppel. Ich habe mir eine köstliche Folter für dich ausgedacht. Du wirst bis zu deinem letzten Atemzug Selbstgespräche führen können, träumen können von einem besseren Paradies. Du Bestie. Und du bist eine müd gewordene Wasserratte. Ich bin soweit. Verabschiede dich von unserem Kapitän. Gute Nacht, Kapitän Bacon. Leben Sie wohl. In den Kopf. Eins. Zwei. Es lebe die Vernichtung. Die konsequente Ausrottung. Außer Bacon. Bacon überlebt. Und drei. Feuer. Die Sonne sticht. Wasser. Thank you.